Hi, wir sind auf dem Privatkanal von mir und haben heute wieder unfassbare Themen in der echten Sendung. Die findet ihr verlinkt unten in der Infobox, wie man so schön sagt. Wir sprechen über die Wahlen in Österreich, wo der faschistische Großangriff der FPÖ erstmal zurückgedrängt wurde. Wir feiern den Auftritt von Greta Thunberg für die Umwelt. Ja, weil die Erde verglüht bald. Da muss man was machen. Wir sprechen über unseren Lieblingsrapper Flair. Ja, habe ich alle Alben. Hast du alle Alben, genau. Und ja. Bist da im Infoverteiler. Ja, eigentlich bin ich Flair. Ja, und ja. Antifa im Bundestag, auch ein wichtiges Zeichen gesetzt worden. Ah, absolut, gegen den grassierenden Rechtspopulismus im Land. Der ja zur Revolution Chemnitz geführt hat, die ja jetzt endlich vor Gericht stehen und hoffentlich ihre verdiente Strafe erhalten. Ja. Alibi von dem Staat, weil ja. Gegen rechts macht er viel zu wenig. Das stimmt. Alles weitere und viele, also das dazu und viele weitere Themen werdet ihr bei uns in einer wunderschönen Sendung finden. Die ist, wie gesagt, da unten verlinkt. Klickt die an, ihr werdet, hoffe ich zumindest, nicht enttäuscht werden. Ansonsten winke, winke und bis bald.